Was ist los? Ich habe so Angst, ich habe es angefangen. Dann habe ich so Angst gekriegt. Ich bin einfach weitergefahren. Und damit erscheint der Neuanfang, den Nils, Maria und ihr Sohn Markus in Matthias Glasners Film Gnade als Auswanderer in Norwegen suchten, erscheint schon in den Anfängen gescheitert. Es stellt sich heraus, dass das Mädchen, das Maria anfuhr, noch lebte und überlebt hätte. Konjunktiv hätte Maria angehalten. Ich bin das nicht, Nils. Ich bin nicht dieser Mensch. Ich weiß. Ich stand so unter Schock. Matthias Glasner erzählt in Gnade allerdings kein simples moralisches Drama um Schuld und Sühne, denn der Tod des Mädchens, dieses neue, gemeinsame, düstere Geheimnis, lassen Nils, Jürgen Vogel und Maria, Birgit Minichmeier, wieder näher zusammenrücken, aber das ist nur die eine Seite. Heile Welt gibt's damit noch lange nicht. Die Landschaft, die Gnade zeigt da am Rande des Eismeers, im trüben Licht der Polarnacht, diese winterliche Wüste, wird zu einer Metapher für die Seelen der Protagonisten, die neuen Halt suchten, ihn aber in der Fremde vollkommen verloren haben. Doch dieser Film heißt nicht ohne Grund Gnade. Gnade von Matthias Glasner, empfehlenswert. Robbys Neuanfang, so wie Ken Loachs neuer Film Angel's Share, ein Schluck für die Engel, beginnt vor Gericht. Der junge Mann aus Glasgow, Säufer Kokser, hat wieder einmal zugeschlagen. Ihre Akte ist erschreckend. Die meiste Zeit in Ihrem noch jungen Leben haben Sie sich wie ein Ganove verhalten. Doch sind Sie offensichtlich auch ein junger Mann mit Energie und Talent. Weil Robbie gerade Vater wird, landet er nicht im Knast, sondern mit einem Strafkonto von 300 Stunden an gemeinnütziger Arbeit beim engagierten Sozialarbeiter und Whisky-Liebhaber Harry, der ihn und ein paar andere junge Glasgower, alle Loser, Säufer, Hänger, Ausgegrenzte, unter seine Fittiche nimmt. Wobei Robbie, der alles, aber noch keinen Whisky getrunken hat, für diesen traditionellen schottischen Tropfen sofort eine verblüffend feine Nase entwickelt. Tja, ich dachte vielleicht ein Glenfarclas oder vielleicht ein Craigmore. Nun, wissen Sie, das ist sehr interessant, denn das ich schwanke wirklich selbst zwischen diesen beiden. Ken Loach, inzwischen ist der Meister des sozialkritischen linken britischen Kinos, weit über 70 Jahre alt, hat mit Angel's Share einen schönen märchenhaften Ton gefunden, ohne dabei allerdings die Realität der Klassengesellschaft schönzureden. Paradoxerweise bekommt Robbie seine Chance für einen Neuanfang, weil er zusammen mit seinen Kumpels ein paar Flaschen eines absurd teuren Whiskys klaut. Kratzen tut das niemand, schaden auch nicht, aber es bringt viel Geld. Also, wenn wir reingehen, dann deckt ihr mich. Ich verschwinde einfach hinter den Fässern. So darf Robbie am Ende von Angel's Share mit seiner Familie zum neuen Job in der Whisky-Destillerie aufbrechen. Seine drei Kumpels bleiben zurück. Ach komm, meint der eine, was soll's. Lassen wir uns volllaufen. Eine Utopie sieht anders aus, ein wirklicher Neuanfang auch. Ken Loach ist Realist, sein Blick auf die Realität in diesem neuen Film hoffnungsvoll, ja verspielt, aber keineswegs naiv. Angel's Share, ein Schluck für die Engel, herausragend. Ein Neuanfang in Mexiko, direkt an der Grenze zu den USA, Drogenkrieg, Armenviertel. Wie könnte der aussehen für Laura? Vielleicht, indem die Hauptfigur in Miss Bala als Schönheitskönigin der Armut entflieht. Ich heiße Laura Guerrero und ich bin 23. Ich habe den großen Traum, diesen Staat und seine wunderschönen Frauen zu vertreten. Am Abend geht Laura mit einer Freundin in einen Nachtclub. Die Schießerei zwischen der Drogenmafia und der Polizei wird sie überleben, aber sie hat zu viel gesehen. Der Polizist, den sie um Hilfe bittet, ja, er fährt sie direkt zum lokalen Chef des Drogenkartells. Tut mir leid. Keine Angst, Canelita. Ich kann dir helfen. Ich erwarte aber auch, dass du etwas für mich tust. Das ist der Beginn von Lauras Höllenfahrt. Als Geldkurier, als Fahrerin, als Lockvogel fürs Drogenkartell, dann als Spitzel für die Polizei. Regisseur Gerardo Naranjo wirft in Miss Bala einen ungeschönten Blick auf Mexiko, diese nicht mehr zivile Gesellschaft, in der Chaos und Gewalt über das Gesetz gesiegt haben. Auf ihrem Horrortrip steht Laura einmal auf der Straße. Sie könnte nach Hause gehen, aber sie muss den Teufelspakt mit dem Drogenboss erfüllen. Der weiß, wo sie und ihre Familie wohnen. Es ist dieses Gefühl, das viele Menschen in Mexiko haben, niemandem trauen zu können. Wer gehört zur Polizei, wer zu den Kartellen, wer kann dir helfen? Das ist die entscheidende Frage, sagt Regisseur Naranjo. Manchmal wirkt dieser Film mit seinen ausgewaschenen Farben wie eine Dokumentation, auch wenn Lauras Geschichte eine aus dem Kino bleibt. Denn diese junge Frau schafft es, in diesem Chaos von Gesetzlosigkeit zu überleben. Ob das schon reicht, dem Film ein Happy End zu attestieren? Wohl kaum. Miss Bala von Gerardo Naranjo, herausragend.